Lassen wir jetzt aber nicht. Wir reißen ab und kommen zum nächsten Film. Der heißt Unter dem Sand. Und da bin ich mir ziemlich sicher, da kann man jetzt viel einfacher erklären, worum es geht, oder? Ja, das ist eine wahre Begebenheit. Und zwar hat die deutsche Armee, um sich gegen Seeangriffe aus dem Norden abzusichern, im Zweiten Weltkrieg den dänischen Strand vermint. Der Film setzt nach Kriegsende ein und junge deutsche Soldaten sollen natürlich jetzt diese Minen wegmachen. Und das Problem bei dem Film ist, dass sie so die Sympathieträger die ganze Zeit sind, dass eigentlich gar nicht so die moralischen Fragen gestellt werden. Wer hat denn eigentlich diesen Krieg verursacht? Warum haben die Dänen, die man so am Rande sieht, einfach so einen Hass auf diese jungen deutschen Soldaten? Das wird alles nicht erklärt, sondern es wird sich einfach auf das Entschärfen der Bomben konzentriert. Das heißt, das ist so eine Art Thriller, der da relativ viele Chancen vergibt. Viele Chancen, und der funktioniert dann auch noch nach so einem Schema F. Also ich wusste die ganze Zeit, wann was passiert. Also einer wird immer das Bild verlassen, das weiß man. Und wenn dann zum Beispiel viele Tellaminen erfolgreich auf dem Laster transportiert wurden, die Jungs einmal glücklich sind, dann weiß man, da ist eine noch scharf. Der Laster fährt um die Ecke und was passiert? Man hört den Krach und man sieht die Rauchwolken. So funktioniert der ganze Film. Das sind wirklich vertane Chancen. Und ich finde ihn auch dadurch, dass er sich eigentlich gar nicht auf die Geschichte, auf die Historie einlässt, auch fragwürdig. Anke Lewicke mit zwei der Filme, die morgen ins Kino kommen. Und ich glaube, es ist leicht zu erraten, wenn man nur einen sehen kann, welchen man sich aussuchen sollte. Vielen Dank. Der eine Film, der, über den wir zum Schluss geredet haben, der heißt Unter dem Sand und ist von Regisseur Martin Sandfilet. Und der andere, über den wir am Anfang geredet haben, der heißt The Forbidden Room, kommt von Guy Madin. Beide kommen in die Kinos heute, viele andere Filme natürlich auch. Und Informationen dazu finden Sie auch auf unserer Internetseite deutschlandradiokultur.de.